absoluter Romantiker, ich bin ein Spätromantiker, der seine Ideale zu leben versucht. Das, was er in den 68ern sozusagen mitbekommen hat, das zu halten versucht, was er da erlebt hat und was ihm da an Freude und Wissen und allem Möglichen zugeflossen ist in dieser Zeit. Selbstbestimmte Arbeit, Beharren auf Werten, wie zum Beispiel auf Familie, auf Freundschaft, auf dem Respekt vor der Würde alles Lebendigen. Den Romantiker und Freund der Natur merkt man der Musik von Hans-Joachim Rödelius schon in ihren Titeln an. Saumpfad, Veilchenwurzeln, Goldregen oder Sonnengeflecht heißen einige Stücke auf seiner 1981 erstmals veröffentlichten Platte »Wenn der Südwind weht«. Ein Selbstporträt, wie viele der Soloarbeiten des heute 76-jährigen Musikers. Der Untertitel: Musik zum Leisehören. Wir haben ja einen großen Größenunterschied. Also er mit fast 2 Metern und ich mit 1,65. Da gucke ich schon mal ganz schön weit nach oben. Sagt Dieter Möbius, langjähriger Mitmusiker und Weggefährte von Hans-Joachim Rödelius. Und bei der Körpergröße hören die Unterschiede zwischen den beiden Freunden nicht auf. Ich bin auch nicht so romantisch wie Herr Rödelius und arbeite sehr viel mehr mit abstrakten Geschichten und mit Sounds und auch mit Rhythmen, aber alles ein bisschen abstrakter und man könnte sagen schräger. Tonspuren heißt das gerade wieder veröffentlichte Solo-Debüt von Möbius aus dem Jahr 1983. Ein Titel mit betont sachlicher Anmutung. Die Namen der einzelnen Songs setzen diesen Eindruck fort. Transport heißen sie, B36, Rattenwiesel oder Nervös. Zwei höchst unterschiedliche Künstler also, die allerdings eine enge Freundschaft verbindet, seit sie sich Ende der 60er Jahre kennenlernten. In Berlin war das, im legendären Zodiac Club, dessen Mitglieder in einer Kommune zusammenlebten. Gemeinsam mit dem Avantgarde-Pop-Pionier Konrad Schnitzler gründeten sie 1969 die Krautrock-, Elektro- und Ambient-Formation Cluster. Als Schnitzler die Band 1971 verließ, machten Möbius und Rödelius zu zweit weiter. Allein 12 reguläre Studioalben, das letzte davon 2009, sind so bis heute entstanden. Eine Kollaboration, die Möbius und Rödelius immer mehr zusammengeschweißt hat. Wir haben zum Teil 1,5 Jahre lang in einem Auto gelebt, in einem Bus, und sind mit diesem Opel Blitz Postbus vom hohen Norden bis in den tiefen Süden unterwegs gewesen, haben darin gelebt wie Zigeuner. Doch irgendwann kam die Sesshaftigkeit. Im Dörfchen Forst, im Weserbergland, bezogen die beiden zusammen mit ihrem Kollegen Michael Rother einen alten Bauernhof. Dort begann Rödelius, der in Forst seine Frau kennengelernt hatte, auch die Arbeit an »Wenn der Südwind weht«. Das war in meinem Leben das erste Mal, dass ich so glücklich war, so ausgefüllt mit allem. Es war alles ein sehr einfaches Leben, ein sehr marginales Leben. Ich habe viel lernen müssen, was ich wahrscheinlich normalerweise, wenn ich erfolgreicher gewesen wäre, in Anführungsstrichen, nicht gelernt hätte. Zum Beispiel Brot backen, Marmelade machen, Holz zerkleinern, Öfen heizen, Kaminfeuer. Mein erstes Kind ist vor offenem Kamin zur Welt gekommen, in Forst. Ich war sehr glücklich. Ich glaube, das äußert sich auch alles in dieser Musik. Für Hans-Joachim Rödelius hatte die Idylle bald ein Ende. Die häufigen Störfälle des nahegelegenen Atomkraftwerks Würgassen wollten er und seiner Frau den gemeinsamen Kindern nicht länger antun. Seitdem lebt er in Baden bei Wien. Dieter Möbius, dessen erste Soloplatte ebenfalls in Forst entstand, lebt heute in Berlin. Als Cluster touren die beiden Freunde bis heute durch die halbe Welt, sind gern gesehene Gäste auf internationalen Festivals. Ihre Musik, ob als Band oder Solo, die zur Zeit ihrer Entstehung oft nur eine minimale Hörerschaft fand, steht heute gerade bei jungen Vertretern elektronischer, experimenteller Popmusik hoch im Kurs. Die Resonanz ist riesig. Die Leute liegen vor uns auf den Knien bei den Konzerten zum Teil. Was mir ja eigentlich eher fast ein bisschen unangenehm ist, wenn die dann sagen, es ist uns eine Ehre, mit ihnen auf einem Festival spielen zu dürfen und bla bla. Wenn wir mit mehreren Gruppen auf dem Festival zusammenspielen, sind wir ja mit fast 100% der Sicherheit immer die Ältesten da. Trotz allem ist unsere Musik glücklicherweise auch heute wieder so, dass sie mithält mit den Jungen, die jetzt dran sind. Oder vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter schon wieder ist.